Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Wenn wir heute im Jahre 2000 an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. In primitivster Weise war man zu jener Zeit gezwungen, selbst zu gehen, zu schreiben, zu essen, zu sprechen, ja manchmal sogar zu denken. An Singen dachte zunächst noch niemand. Eine Maschine zum Sprechen bringen, das war der Traum. Ein verbotener, ein sündiger Traum. Papst Silvester II. Soll um das Jahr 1000 einen sprechenden Kopf gebaut haben, später Albertus Magnus. Und wie seine gelehrten Mönchskollegen handelte sich auch der Dr. Mirabilis Roger Bacon im 13. Jahrhundert mit seinem sprechenden Brazen Head den Vorwurf der Teufelsbündnerei ein. Wenn Blechköpfe sprechen, sei Satan im Spiel, hieß es. Denn wer die Sprechmaschine baue und totes Blech belebe, versündige sich gegen Gottes Schöpfung, an deren Anfang der Logos, das Wort, stünde. Und das Wort war bei Gott. Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein und drücken Sie anschließend die Sterntaste. Sie haben zurzeit keine neuen Nachrichten. Im Barock, der großen Zeit der Poetiken und Enzyklopädien, wagte man sich dennoch an die Erforschung des Phänomens Sprache. Der polyglotte Magier und Taubstummenlehrer Franziskus Mercurius van Helmont durchdrang analytisch die Mechanik der Stimme. 1791 schließlich baute der Sekretär der ungarischen Hofkammer in Wien, Baron Wolfgang Farkas von Kempelen, seine berühmte Sprechmaschine, auf welchem Umweg er Einsicht gewann in den Mechanismus der menschlichen Sprache. Diesen legte er in einem 500-seitigen Buch dergestalt dar, dass er zum Ahnvater der modernen Phonetik wurde. Bei Vorführungen versetzte die körperlos krächzende Kinderstimme des Apparates die Audienz in schaudernde Ekstase. Baba. Leo. Lau. Je t'aime. C'est la vie. Ha ha. Ha ha. Wie gesagt. An Singen dachte zunächst noch niemand. Die hohe Zeit der Sprechmaschinen ging im 19. Jahrhundert bereits wieder zu Ende. Als ein unendlich trauriger Mann namens Josef Faber 1846 seine Sprachmaschine Euphonia, deren Bau ihn 20 Jahre seines Lebens gekostet hatte, in Europa und Amerika vorführte, ließ die Teilnahme des Publikums alles zu wünschen übrig. Obwohl Euphonia doch in mehreren Sprachen parlierte, Ehrenbreitstein und Thwart sagen und God bless the Queen singen konnte. Leider können wir Euphonias gesangliches Können heute nicht mehr überprüfen, da sie, wenn auch Jahre nach ihrem Erbauer, Ende des 19. Jahrhunderts bei einem Brand ums Leben kam. Die Idee des sprechenden und singenden Automatenmenschen überlebte jedoch. Zunächst in den Werken der schwarzen Romantik, wie bei E.T.A. Hoffmann in Gestalt der Puppe Olympia. Aus Sprechmaschinenexperimenten entstanden 1876 das Telefon und 1877 der Phonograph, genannt Talking Machine. Dessen Erfinder Thomas Alva Edison erfreute sich noch zu Lebzeiten der Ehre, Hauptfigur eines Romans zu werden. Die Eva der Zukunft schildert ihn als Magus, der eine lebensechte, sprechende Puppe von außerordentlicher Schönheit erschafft. Ein großer Sprung ins Jahr 1940 zum Walt Disney-Film Dumbo, in dem die Erfindung eines gewissen Gilbert Wright debütierte. Er hatte bei der Morgenhygiene festgestellt, dass das Brummen seines Elektrorasierers durch die Kehlwand drang und aus dem Mund verstärkt wie durch einen Lautsprecher widerklang. Das genügte Wright, daraus das Sonovox zu entwickeln, Bei diesem Verfahren werden an die Kehle eines Sprechers zwei kopfhörerartige Instrumente gepresst, die Geräusche und Musikpassagen in den Kehlkopf spielen, und während darauf der Schall wieder aus dem Mund des Artikulators dringt, flüstert der Sprecher und oktroyiert Klängen und Geräuschen vom Staubsauger bis zur Feuersirene seine Worte und Sätze, seine Sprache. So lobte Friedrich Knilly den genialen Sprachverzerrer 1970, 30 Jahre später, in seinem Essay »Das Schallspiel, ein Modell«. Goodbye! Goodbye, Sparky! What? The train! I mean the whistle! It talked to me! Diese Eisenbahn spricht 1947 auf einer amerikanischen Kinderschallplatte mit dem kleinen Sparky. Natürlich der kleinen Lok in Disneys Dumbo nachempfunden. In einem anderen Hörspiel erlernt der Knabe mit Sono Voxens Hilfe das Klavierspiel. Sparky, oh Sparky. Who's that? Who's calling me? It is I, your piano. My piano? But you're talking. Yes, I can talk, and I can play myself. You can play yourself? Don't be surprised, Sparky. I'm going to show you what it is like when you can play the piano well. You really show me? Das Sonovox beherrschte bis in die 60er Jahre den Werbejinglemarkt in Amerika. K-A-X-O-K, the fun spot. Whoopee! Die Verwirklichung einer singenden Sprechmaschine war näher gerückt, auch wenn Gilbert Wrights Patent genau genommen ein elektromechanisches war, das sich des menschlichen Mundraumes bediente. Nachfolger des Sonovox waren einige Vorrichtungen, bei denen der Schall einer E-Gitarre oder eines Synthesizers mit einem Schlauch in die Mundhöhle gespielt und dort moduliert wurde. Roger Troutman mit seiner Gruppe Zep war bis zu seinem Tod 1999 der Weltmeister der Talkbox. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1939, als Gilbert Wright beim Rasieren das Sonovox erfand. Im selben Jahr machte eine echte elektronische Sprechmaschine von sich reden. Sie sollte die Musik zum Singen bringen. Well, if you've quite recovered from your mood of depression of a few minutes ago, suppose you sing a song for us, will you? Yes, certainly. Well, how about Auld Lang Syne? Auld Lang Syne? Okay. She called the children for cock and hen. She called the children Homer Dudley hatte seinen Voice Operation Demonstrator, kurz VODA, 1939 präsentiert, also kurz vor dem Disney-gestützten Siegeszug des Sonovox. Auf der Weltausstellung in New York hatten Menschen die Gelegenheit, einer reizenden jungen Dame zuzusehen, die mit Hilfe einer Tastatur Interessantes zu Gehör brachte. Will you please make the voter say for our eastern listeners, good evening, radio audience. Good evening, radio audience. And now for our western listeners, say, good afternoon, radio audience. Good afternoon, radio audience. Hatte die Dame ein ganzes Jahr benötigt, um die Bedienung des Voders mit Tasten und Pedalen zu erlernen, wurde es dank des Vocoders sehr viel einfacher, Musik und Sprache zu verbinden. Ein Trägerklang, zum Beispiel ein Akkord, wurde durch einen anderen Klang, in diesem Fall meine Stimme, moduliert oder geformt. Die Musik beginnt zu sprechen, die Sprache beginnt zu singen. Vocoder bedeutet übrigens Voice Coder oder Stimmverschlüsseler. Kraftwerks Autobahn, eines der berühmtesten Vocoder-Stücke. Wie vieles aus der Musiktechnologie entstammt auch diese Erfindung der militärischen Forschung. mit dem Vocoder, dessen Zweck es war, bei telefonischer Übertragung der Sprache die erforderliche Bandbreite zu verringern, sodass eine größere Anzahl von Ferngesprächen über eine gegebene Telefonleitung geführt werden kann. Mit dem Vocoder also lässt sich Sprache bis zur Unverständlichkeit verzerren bzw. verschlüsseln, etwa durch das Vertauschen von Frequenzbändern und beim Empfänger mit dem Decoder wieder entschlüsseln. Der Vocoder hat den Weg aus den soldatischen Hauptquartieren über die Rundfunkanstalten gefunden. Dort setzten ihn innovative Köpfe wie Paul Pörtner seit den 60er Jahren als Hörspieleffekt ein. 30 Jahre nach ihrer Entstehung kam diese Technik Musikern gerade recht. Erlaubte sie doch zahlreiche Ausdrucksformen, vom romantischen Wispern bis zum robotischen Röcheln. Ihr erster musikalischer Auftritt erfolgte möglicherweise 1971 in Stanley Kubricks Film Clockwork Orange. Der Filmkomponist hieß Walter Carlos und ist heute nach einer Geschlechtsumwandlung als Wendy Carlos bekannt. 1998 schrieb Wendy anlässlich einer Wiederveröffentlichung des Soundtracks: Ursprünglich wollte ich nur ein Stück komponieren, das nach und nach die Klänge des Vocoders vorstellte, den wir erstmalig zu Gesangszwecken benutzt hatten. Damals gab es nämlich Leute, die sich über eine elektronische Gesangsstimme richtig aufregen konnten. Die Idee war es, solche Klänge behutsam in eine Art Mini-Musikgeschichte einzuführen. Den Abschied vom anthropomorphen Ideal einer Maschine, die die Architektur des menschlichen Stimmapparates nachahmte, hatte im 18. Jahrhundert Visionär der Mathematiker Leonhard Euler vorhergesagt. Er sah eine zukünftige Stimme als eine Art Cembalo oder Stimmorgel voraus, mit Tasten anstelle von Lunge, Stimmritze und Mund. Es wäre wohl eine der wichtigsten Entdeckungen, wenn man eine Maschine bauen könnte, welche imstande wäre, alle Klänge unserer Worte mit allen Artikulationen nachzuahmen. Die Sache scheint mir nicht unmöglich. Aber auch das Hilfsmittel der Klaviatur wurde überflüssig. 1961 brachte Max Matthews in den Bell Laboratories einen Computer nicht nur zum Sprechen, sondern auch zum Singen. Ganz ohne Klaviertastatur. Nur durch Programmierung sang die Maschine Daisy Bell. Und wieder war es Stanley Kubrick, der dem singenden Computer ein Denkmal setzte. 1968 im Film 2001 Odyssee im Weltraum zitierte der durchgedrehte und allzu menschliche Bordrechner HAL 9000 eben dieses Lied. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts brachten verschiedenste Mischformen zwischen menschlicher Stimme und Elektronik. Die Band United States of America bearbeitete 1968 wohl erstmalig eine Stimme mit einem selbstgebauten Ringmodulator. Ein Ringmodulator mischt zwei Schallquellen, hier den kühlen Sopran der Sängerin Dorothy Moskowitz und eine elektronische Schwingung, sodass glockenähnliche bis geräuschhafte Obertöne entstehen. Noch extremer nutzte die Jazzsängerin Annette Peacock 1969 ihren Moog-Synthesizer auf der Bühne, um ihre Stimme in die akustische Nähe eines Musikinstruments zu rücken. Auch hier ist ein Ringmodulator im Spiel. Yeah. Das Album Revenge der Blake Peacock Synthesizer Show wurde 1969 unter Live-Bedingungen aufgenommen, erschien aber erst 1971 und dokumentiert eine seltene Freiheit im improvisierten Umgang mit Gesang und Elektronik. Die Platte bedeutet einen vergessenen Meilenstein in der Geschichte des elektronischen Jazz. Ebenfalls 1969 öffnete die indianische Sängerin Buffy St. Marie mit ihrer Platte Illuminations neue Pforten. Ihre Songs wurden von dem elektronischen Komponisten Michael Tschaikowski sehr dezent weiterarrangiert. Er benutzte Buffys Stimme und ihre Gitarre, um daraus neue, humanoide Klänge zu gewinnen. God is light, magic is afoot. God is alive, magic is afoot. God is afoot, magic is alive, life is afoot. In diesen Jahren politischer und künstlerischer Unruhe und Veränderung bastelte ein schrulliger Einzelgänger aus den kanadischen Rocky Mountains an seiner Vision elektronischer Musik. Unter seinen zahlreichen Erfindungen befand sich auch ein Stimmgenerator, eine komplett virtuelle Stimme. Der Mann hieß Bruce Hark, das Werk Electric Lucifer. Man schrieb das Jahr 1970. Ferret, die elektronische Stimme des Bruce Hark. Er hatte seit Mitte der 60er mit seinen selbstgebauten Gadgets skurrile Kinderplatten aufgenommen, bevor er sich mit Electric Lucifer auf einen erwachseneren und auch dunkleren Weg begab. Im neuen Jahrtausend wird der 1988 verstorbene Bruce Hark als Elektronikpionier wiederentdeckt. Hier befinden wir uns bereits mitten in der synthetischen Stimmerzeugung. Waren die bisherigen Experimente mit Stimme und Elektronik stets auf einen menschlichen Klangerzeuger angewiesen, rückte jetzt die alte Vision der Sprechmaschine endlich in greifbare Nähe. Seit den 80er Jahren entwickelte sich die Sprachsynthese so rasant, dass heute jeder Computer ein Sprechprogramm an Bord hat, das Texte vorlesen kann. Wieder interessierten sich Musiker für den robotischen Reiz solch elektronischer Stimmen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, R, F, P, Q, R, B, When we know our ABC. Als frühester frei erhältlicher Sprechcomputer tauchte Anfang der 80er Jahre Speak and Spell von Texas Instruments auf. Es war eigentlich als Lehrspielzeug für Kinder gedacht, avancierte dann aber zum Vokalisten auf einigen Stücken der Gruppe Kraftwerk. 1, 2, 1, 2, 4, 6. Verschiedene Formen der Sprachsynthese bescherten uns in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts immer neue Varianten elektronischer Stimmen. Der robotische Charakter trat ein wenig in den Hintergrund. Dennoch haftet den sprechenden Menschmaschinen stets eine charmante, manchmal auch penetrante Künstlichkeit an. Seit sich die Maschinenlinguistik mit der Prosodie, der menschlichen Sprachmelodik, beschäftigt, werden die Resultate der Computersprache realistischer. Seit sich die Maschinenlinguistik mit der menschlichen Sprachmelodik beschäftigt, werden die Resultate der Computersprache realistischer. Es scheint jedoch so, als wäre der Retrofuturismus dem Vokabular der populären Musik einverleibt und eine weitere Perfektionierung synthetischer Stimmen gar nicht erwünscht. Zumindest aus künstlerischen Gründen nicht. Ob das Klonen einer menschlichen Stimme allerdings der Profitmaximierung dienen kann, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin flirten Popstars wie Cher mit dem Image des Maschinenmenschen. Der Stimmsound ihres Songs Believe entstand durch eine extrem eingestellte Tonhöhenkorrektur. Die Maschine namens Autotune, die es inzwischen auch als Computerprogramm gibt, besorgt eigentlich die Kosmetik schief gesungener oder gespielter Töne. Und so klingt eine vollkommen künstliche Stimme, deren Charakteristik aber auf Aufnahmen einer echten Sängerin beruht. Die Stimme der Maschinen hört sie singen auf dem Computer. 2003 stellte die Firma Yamaha die Software Vocaloid vor. Es gibt sie in verschiedener Ausführung. Miriam basiert auf der Stimme der britischen Sängerin Miriam Stockley, die rein klingt und für die aktuelle Syntheseform bestens geeignet ist. Wir warten gespannt auf die weitere Zukunft und lauschen dem Vokaloiden Miriam. Mit die Formen und Formen den Programmieren will die Gedanken. Thanks for listening.